So ihr Lieben, in diesem Video, in dem ihr mich nicht seht, sondern nur hört, möchte ich gerne ja, auf einen Bereich des seelisch-geistigen Bereichs eingehen. Und dabei ist es mir wichtig, dass ihr wirklich hört und nicht abgelenkt wird durch das ja, bewegte Bild in einem Video, weil diese Dinge ja, vielleicht anders sind als das, was ihr erwartet. Holistisch bedeutet Körper, Geist und Seele, ja, wie ich schon eingangs erwähnte und immer wieder erwähne. Und meine Erfahrung ist auch, wie ich immer wieder erwähne, dass der seelische Aspekt den größten Anteil an der Entstehung von Krankheiten, Symptomen, Defekten hat. Ja, und da wir ja hier bei der regenerativen Zahnmedizin oder Zahnheilkunde sind, möchte ich diesen Aspekt sozusagen als Bonusaspekt in diesem Monat noch anführen, weil man natürlich sehr viel über die körperliche Ebene zu diesem Thema sagen kann, aber wie ihr euch denken könnt, ist aus der holistischen Sichtweise natürlich die andere Ebene auch extrem wichtig. Wir werden in diesem Audio sehr weit hineingehen in die, ja, in die geistig-seelische Ebene, in die Spiritualität auch. Aber die Spiritualität ist eben ein Teil von uns, weil wir sind geistige Wesen in einem Körper. Das heißt, das ist immer ein Teil von uns gewesen. Es wird im Mainstream oder in der Gesellschaft immer so abgetan, als sei Spiritualität etwas Esoterisches, etwas, was irgendwelche ja, Geistheiler, Spinner oder sonstige Menschen verbreiten und was unwissenschaftlich ist. Das beruht natürlich darauf, dass eben während der Aufklärung Körper, Geist und Seele getrennt wurden und seitdem die Medizin meint, sie müsste nur Fakten servieren, die wissenschaftlich nachweisbar sind. Aber wenn man mal begriffen hat, wenn man selber aus dieser Wissenschaftlichkeit kommt, also als Mediziner habe ich gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Auch in meiner Promotion wurde mir das beigebracht. Nur die andere Seite dieser Ausbildung war auch, dass ich gesehen habe, wie wissenschaftliche Arbeiten manipuliert werden können. Also es ist nicht so, wenn eine Studie ein Ergebnis bringt, dass das eben die einzige Wahrheit ist und es rechts und links davon überhaupt nichts mehr gibt. Und das wird leider impliziert mit wissenschaftlicher Arbeit. Dem ist aber nicht so. Du wirst mit jedem Studienaufbau, mit jedem Studiendesign, dass du etwas variierst, unterschiedliche Ergebnisse erzeugen können. Und genau das passiert eben auch. Fragestellungen, viele Hypothesen werden von unterschiedlichen Wissenschaftlern mit unterschiedlichen Studiendesigns bearbeitet. Natürlich kommen weltweit unterschiedliche Ergebnisse raus, aber es werden immer nur die einen Ergebnisse vorangetrieben, publiziert. Viele andere werden einfach unterdrückt. Da gibt es genug Maßnahmen, wie man das schaffen kann. Das heißt, dass die Öffentlichkeit mit entsprechenden Fakten in Anführungszeichen sehr stark in bestimmte Richtungen bewegt werden kann. Ja? Und dann glaubt der Nicht-Wissenschaftler, der Nicht-Experte, zu dem jeder Einzelne gemacht wird. Ja? Auch du wirst dazu gemacht und viele geben sich dem auch hin, indem sie sagen, ich bin ja nicht der Experte, das weiß nur der Experte, was ja aus holistischer Sicht absolut falsch ist. Aber das ist das, was passiert. Wir lassen uns sehr leicht manipulieren, indem mit dem Schlagwortargument, ja, Wissenschaftlichkeit und Studien und Quellennachweis und dies und jenes. Ich möchte nicht sagen, dass die Forschungsarbeiten unnütz sind. Also da gibt es durchaus Dinge, die wichtig sind, um das gesamte Begreifen voranzubringen. Ja, also es gibt hier kein Entweder-Oder, sondern es gibt immer das Sowohl-als-Auch. Aber ich möchte einfach das Bewusstsein daraufhin schulen, dass nicht alles, was als Studie rausgegeben wird, die einzige universelle Wahrheit ist und daneben rechts und links überhaupt nichts mehr existiert. Ja? Also das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, wenn jemand mit dem Schlagwort Argument kommt, hier Studien. Ja? Da gibt es, wenn man mal genau guckt, wahrscheinlich ganz viele Studien zu dem Thema, die zu anderen Ergebnissen kommen. Aber darauf möchte ich hier an dieser Stelle gar nicht zu sehr eingehen. Es geht ja um die Spiritualität und das Geistig-Seelische. Und in dem Hinblick möchte ich euch einfach an eine Stelle einer Reise mitnehmen, nämlich der Reise zu euch selber. Und zwar auch, wenn ich sage, die Reise zu euch selber oder die Reise zu eurer inneren Wahrheit ist so wichtig, dann möchte ich einfach eure Kraft, eure Stärke, euer Expertentum für euch selber immer wieder euch bewusst machen und euch auch dahin mitnehmen, dass ihr euch mehr vertraut, weil das alles in euch steckt. Eine Sache ist aber leider in der Welt, wie sie existiert, ob das bewusst ist oder nicht bewusst ist, ich gehe davon aus, dass es eben bewusst so ist, wie es ist und gemacht wird, damit eben viele diese innere Kraft nicht mehr wahrnehmen, ja, und sich als Opfer sehen und zu einem Experten in die Obhut gehen, um sich dort Informationen zu holen für sich selber. Aber das soll hier auch nicht thematisiert werden. Es soll einfach darum gehen, dass euch klar wird, es ist irgendetwas passiert, dass ihr euch von eurem Expertentum, von eurem inneren Expertentum über die Jahrhunderte immer mehr entfernt habt. Warum ist das so? Es gibt diesen Spruch, ich bin außer mir. Ja, wenn man gestresst ist, ist man nicht mehr in seiner Mitte, man ist außer sich. Man fühlt, dass man eben einfach keinen Boden unter den Füßen mehr hat. Ja? Man ist nicht geerdet, man ist nicht in seiner eigenen Mitte. Ja? In der eigenen Mitte zu sein heißt, ich finde immer wieder die Balance. Ja? Und da kann ein riesen Windstoß kommen, der haut mich nicht um. Wenn ich außer mir bin, haut mich jeder kleinste zarte Windstoß schon um. Ja? Fühlt da mal rein, wie sich das anfühlt, außer sich zu sein. Und diese Beschreibung hat eine Berechtigung, weil wir tatsächlich energetisch außer uns sind, also nicht mehr in uns, nicht komplett. Anteile von uns sind nicht mehr in uns. Ja? Und es beschreibt schon sehr gut, dass wir nicht nur ein Teil sind, sondern dass wir aus vielen, vielen Anteilen bestehen. Ja, wir sind nicht nur dieser eine Körper. Ja? Das wird uns immer wieder über die wissenschaftliche Medizin sozusagen suggeriert, dass wir nur dieser Körper sind, dass wir uns mit dem Körper identifizieren, aber wir sind viel mehr als dieser Körper. Dr. Bruce Lipton sagt das auch und weist darauf immer wieder hin, wären wir nur der Körper, ja? Er beschreibt immer wieder, wir sind mehr als Körper. Denn wenn wir sterben, ist ja das, was stirbt, die Hülle, der Körper. Das ist weg, das geht kaputt, das wird beerdigt, das wird verbrannt. Aber es bleibt doch etwas von diesem Menschen. Wir erinnern uns doch nicht nur an den Körper dieses Menschen, ja? Wenn wir an verstorbene, liebe Menschen denken, denken wir doch nicht, so war die Hand, so war der Fuß, so war die Nase, so waren die Ohren, so war die Körpergröße. Sondern wir denken an etwas ganz anderes, was den Menschen ausgemacht hat. Das, was diese Höhle belebt hat, das, was diesen Menschen ausgemacht hat, ist der Charakter, ist das Einzigartige, und das ist nicht der Körper, an den wir uns erinnern. Und es ist völlig unerheblich eigentlich, ob jemand dick, dünn, groß, klein oder sonst was ist. Es ist das, was in dieser Hülle wohnt, das, was diese Hülle belebt, das ist der Mensch, den wir kennen, den wir lieben. Und es ist nicht der Körper. Der Körper ist das Fahrzeug, das diese Seele durch das Leben geführt hat, ja, oder gefahren hat. Aber das, was diesen Menschen ausgemacht hat, war viel mehr als der Körper. Und das ist genau das, was ich meine. Unsere Seele bewohnt diesen Körper, unsere Seele macht uns aus, aber es sind viele, viele Anteile, die uns vollständig machen. Es gibt auch nicht nur die eine Seele, sondern es sind verschiedene Anteile von uns. Ja? Und was ich in der Meditation euch auch näher bringen wollte, ist, dass wir eben auch über unseren Körper hinaus noch reichen. Wir sind viel, viel mehr. Wir sind energetische Wesen. Ja? Das ist auch messbar. Ja? Sichtbar machen kann man eben auch die Aura. Ja, also es ist mir wichtig, dass ihr das begreift, weil das gehört zum holistischen Ansatz dazu, das zu begreifen, dass wir wirklich mehr sind. Und nun kommen wir nochmal darauf zurück, was passiert, wenn Dinge innerhalb dieses Körpers zerstört werden, kaputt gehen, ja. Das kann eben eine Karies sein, wo Zahnsubstanz verloren geht. Es kann auch eine Amputation von einem Gliedmaß sein. Ja. Eine Entfernung eines Organs kann es auch sein. Was ist das? Es gehen Anteile von uns verloren, was über die Körperlichkeit für uns ins Bewusstsein getragen wird. Aber es sind Teile, die verloren gehen. So, wir werden immer mehr außer uns gebracht auch. Ja? Es zeigt sich auf der körperlichen Ebene, damit wir es erkennen. Ja? Die Symptome sind für uns da. Die zeigen uns, was passiert, damit wir es wahrnehmen als körperliche Wesen, die immer mehr in dieser Körperlichkeit gelandet sind. Ja? In diesem Programm. Nur das, was ich sehe, existiert. Alles, was ich nicht sehe, ist einfach nicht da. Ja? Das ist ein Programm. Und Körper, Geist und Seele war immer ein Teil der Medizin, bis die Aufklärung kam. Da wurde es auf einmal rausgetrennt. Ja? Da war Spiritualität auch sowas, was man in der Religion macht. Ja? Spiritualität war immer ein Teil. Und in vielen anderen Kulturen, bei allen Urvölkern war die Spiritualität immer dabei. Ja? Bis heute in vielen Kulturen. Ja? Wird natürlich von der Medizin nicht anerkannt. Ja. Schamanismus, was ist das denn? Ja. Medizinmänner, die haben immer auch mit der Spiritualität, mit dem Geist und mit der Seele gearbeitet. Wenn das so falsch wäre, warum sind diese Dinge, diese Weisheiten überall auf allen Kontinenten unabhängig voneinander entstanden? Warum wussten die Leute darüber? Die konnten sich damals nicht miteinander auseinandersetzen und Informationen weitergeben. In allen Kulturen findet man es. Ja? Wenn man sich mit Ethnologie auseinandersetzt, dann sieht man, hey, da gibt es ein gemeinsames Wissen, ein Urwissen. Da braucht es nicht die moderne Technologie, damit gewisses Wissen über Distanzen weitergegeben wird. Dieses Urwissen war allen bekannt. Nur wir haben uns so sehr von uns, von unserer Quelle, von unserem Urwissen entfernt. Wir sind außer uns. Wir sind getrennt von diesem Urwissen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch immer mit beachten müssen, wenn es um reparative Zahnheilkunde geht. Na klar, können wir auf der Ebene der Körperlichkeit Dinge ersetzen. Und es ist auch wichtig, dass wir an manchen Stellen wieder Substanz ersetzen, damit wieder eine Stabilität da ist, auf körperlicher Ebene. Aber die Stabilität die wir auf körperlicher Ebene wiederherstellen, hat auch rückwirkend eine Auswirkung auf die Stabilität auf geistig-seelischer Ebene. Es ist nicht eine Einbahnstraße, es ist ein Hin und Her. Alles beeinflusst alles. Ja? Und so macht es durchaus auch Sinn, diese Dinge in der Therapie wahrzunehmen. Aber was für mich so wichtig ist, euch mitzuteilen, ist, es ist nicht die alleinige Weisheit, es zu reparieren, ist ein Bausteinchen des großen Ganzen. Ja? Und und wenn wir dann weitergehen, wenn wir das verstanden haben, dass es wirklich darum geht, wieder Anteile zurückzuholen, zu integrieren, damit wir dieses große Ganze wieder werden und in uns diese Weisheit, dieses Expertentum wieder etablieren. Dazu ist es nötig, dass wir uns bewusst machen, dass viele, viele Anteile von uns außer uns sind. Sie werden permanent außer uns gehalten, ja? Durch Dinge, die uns wie Mantras täglich um die Ohren gehauen werden. Ja? Schau mal ganz bewusst dein Leben an, was du täglich machst, so unbewusst. Was dich außer dich bringt. Nicht im Sinne von, du regst dich auf, aber was permanent dich als Schöpferwesen reduziert. Und wo Mantren permanent in deinem Leben dir aufgezeigt werden. Du musst nur das Radio anschalten, du musst nur das Fernsehen anschalten, du musst nur durch eine Stadt laufen und mal schauen, Werbeslogans überall, das sind alles Informationen. Energetisch gesehen sind das alles Informationen, die dich rausholen aus deiner Ganzheit. Ja, da sagt dir jemand was, wie es zu sein hat. Du weißt es ja nicht, weil du bist ja nicht der Experte. Eine Firma sagt dir mit ihren Werbeslogans, was gut für deine Haut ist, wie du dich zu pflegen hast, weil du das ja nicht weißt. Du hast ja keine Ahnung von nichts. Du weißt nicht, was deinem Körper gut tut. Du wirst rausgeholt aus deiner Mitte, permanent. Ich sage nicht, dass das alles böse ist. Bei weitem nicht. Das gehört zu unserer Zeit. Das sind unsere Herausforderungen, denen wir uns auch stellen und mit denen wir wachsen dürfen. Es gibt kein Gut und Böse. Es gibt Herausforderungen, an denen wir wachsen können. Aber es ist wichtig, dass wir sie erkennen. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, wo wir rausgeholt werden. Und dann ist es wichtig, die Anteile, die rausgegangen sind, wieder zurückzuholen, zu reintegrieren. Immer wieder. Wieder einzusammeln. So als wäre die Tasche leer und jetzt gehen wir wieder los und füllen wieder die Tasche. Wir suchen auf der Wiese, wo wir unsere Anteile verloren haben im übertragenen Sinne und sammeln sie auf und tun sie wieder in die Tasche zurück. So, und das geht im Grunde über das Zurückgehen in die Ruhe, in das Fühlen. Das geht über Meditationen, in denen wir uns bildlich vorstellen. Das kann man ganz einfach machen, wie eine, sagen wir mal, spirituelle Hygiene jeden Abend. Wir waschen unseren Körper, aber was machen wir für unseren Geist und unsere Seele? Wer betreibt Seelenhygiene? Oder hast du das überhaupt schon mal gehört, dass es sowas gibt, Seelenhygiene? Ja. Das reicht schon, man braucht dazu auch wieder keinen Experten. Es reicht schon, wenn man sich abends ins Bett legt, sich hinlegt, die Augen schließt und einfach mal bewusst durch den Körper durchgeht. Und man schaut, wo braucht es etwas? Und sich dann einfach vorstellt, wie man zum Beispiel über eine Wiese läuft und einfach sucht, wo ist denn das, der Anteil, den ich heute verloren habe, ich hole ihn wieder zurück und ich integriere ihn heute wieder. Und da kannst du dir die verschiedensten Bilder ausmalen. Es ist immer gut, wenn du deine eigenen Bilder entstehen lässt. Ja, geführte Meditationen sind am Anfang wunderbar, aber es sollte immer dahin zurückgehen, dass du deine eigenen Bilder generierst. Du bist der Experte für dich selber. Ja? Finde du deine eigenen kreativen Bilder. Wichtig ist, dass du es tust. Wichtig ist, dass du fühlst, dass du einfach mal deinen Körper scannst, mehr oder weniger, und guckst, wo habe ich was verloren und wo hat sich denn vielleicht an die Stelle, wo ich was verloren habe, eine andere Energie reingesetzt? Also ich möchte hier gar nicht von Besetzungen oder sowas Bösem reden, wo viele, viele Dinge werden da draußen auch in der New Age Szene, die ich auch gerne als die New Cage Szene bespreche, ja, also da wirst du wieder gefangen. Darum, das sollte auf gar keinen Fall passieren. Es soll einfach sein, natürlich kommen auch immer wieder Energien in dich rein. Wenn du Platz schaffst, kommen andere Energien. Aber das ist nichts Böses. Du sollst es einfach nur wahrnehmen, dass das ein Anteil ist, der eigentlich nicht zu dir gehört. Ja? Der Anteil gehört vielleicht deinen Eltern, gehört deinem Partner, deinen Kindern, sonst was, deinem Chef. Gib sie wieder raus, ganz bewusst am Abend. Betreibe Seelen- und Geisteshygiene und lass diese Anteile raus und sammel deine eigenen Anteile wieder ein und mach dich ganz. Mach dich ganz. Komm in deine eigene Kraft zurück. Man kann das auch machen, indem man sich erdet. Ja? Den Bezug zur Mutter Erde immer wieder sucht. Sich einfach auf die Erde, auf die Wiese, auf den Waldboden setzt, Kontakt aufnimmt zur Naturwelt, ja, auch Bäume umarmen ist zum Beispiel eine Idee oder barfuß laufen ist eine gute Idee, ja, ins Wasser gehen, nicht in einen geklorten Pool, in Seen, ins Meer, ja, sich zu verbinden mit den Naturenergien, die helfen uns dabei. Ja, es kann so einfach sein. Es geht nicht darum, dass wir viel Geld ausgeben für irgendwelche Experten. Es geht darum, dass wir wieder unser Expertentum zurückholen. Und eine Sache, die ich eben in der Praxis schon vor 20 Jahren praktiziert habe, habe eine Hypnoseausbildung gemacht, habe viel mit Hypnotherapie gearbeitet, nicht nur mit Angstpatienten und Kindern, sondern eben auch um Bilder zu setzen, die etwas bewirken. Und viele von euch, die in meinen Seminaren sind, kennen dieses Bild, was ich immer wieder gerne anführe. Aber ich wiederhole es immer wieder, weil es so kraftvoll ist. Und das ist das, was ich meine mit Bildern. Ihr könnt euch eure eigenen Bilder generieren. Ja? Und ich habe immer, wenn ich einen Zahn extrahiert habe oder osteotomiert habe, also zum Beispiel herausoperiert habe oder Wurzelspitzen osteotomiert habe, aus dem Knochen gefräst habe, wenn sie abgebrochen sind. Bei solchen Dingen geht es eben darum, dass man wieder eine gute Knochenheilung bekommt. Und die Knochenheilung ist abhängig davon, wie brutal man arbeitet. Viele Ärzte sind sehr brutal in ihrer Herangehensweise. Also dieses feine, zarte ist sehr wichtig. Also je zarter wir mit dem Gewebe umgehen, es dauert natürlich länger, braucht mehr Zeit, wird nicht bezahlt. Insofern geht alles zack, zack, zack mit viel Kraft. Dabei wird aber viel Gewebe zerstört. Ja? Und das war schon mal das Erste, was ich anders gemacht habe, weil wir wissen heute, je minimalinvasiver wir vorgehen, umso weniger posttraumatische Probleme bekommen wir, umso weniger Wundheilungsstörungen haben wir, umso schneller regeneriert der Knochen und das Gewebe. Ja? Aber nicht nur das. Ich habe dann immer Bilder gesetzt hinterher, ja? Nachdem zugenäht war oder nachdem der Zahn extrahiert wurde, habe ich den Patienten gebeten, sich vorzustellen vor seinem inneren Auge. Er steht jetzt am Rande dieses Loches, das entstanden ist, entweder im Knochen oder eben am Zahnfleischrand bei einer Extraktion. Und er sollte sich vorstellen als kleines Männlein, das da oben steht am Rand dieser Höhle, dieser entstandenen Höhle, mit einer Schaufel in der Hand und Sand oder Erde in dieses Loch reinschaufelt, bis dieses Loch aufgefüllt ist. Ja. Und damit habe ich sozusagen einen Impuls gesetzt, der die Knochenheilung, also ein Programm sozusagen gestartet für die Knochenheilung. Man kann das machen, ja. Also das sind Techniken, die sind anerkannt in der Hypnotherapie. Ja? Und ich habe nie Probleme hinterher gehabt. Die Wunden sind schnell geheilt. Die Knochenheilung war wunderbar. Ich musste nie Antibiotika nutzen. Meine Kollegen reihenweise werden da Antibiotika verschrieben, weil Wundinfektionen entstehen. Ja? Und das könnt ihr auch machen. Ja? Ihr könnt auch, wenn ihr einen Defekt habt, eine Karies oder was auch immer, euch auch solche Bilder ausmalen und im Grunde die Anteile wieder zurückholen. Ja, das ist auch, ihr holt eure Anteile zurück. Ihr unterstützt die Heilung an dieser Stelle. Nicht immer wird es so sein, dass ihr ein großes Loch damit sozusagen zuwachsen lasst, aber es geht um die energetischen Anteile. Ja? Körper, Geist und Seele. Ihr unterstützt sozusagen den gesamten Prozess, damit das Symptom nicht wiederkommt. Ja? Könnt ihr auch machen, wenn repariert wird. Ja? Aber gebt bitte nicht eure Macht, eure Kraft aus der Hand und übergebt sie nur dem Experten. Wie oft werden Inlays, Onlays, Kronen, Füllungen gemacht, Implantate gesetzt und der Arzt war super gut, aber es gibt trotzdem Probleme hinterher, Schmerzen, all das. Und da geht der Patient meistens hin und sagt, du böser Zahnarzt, hast Mist gebaut und ich habe immer noch Beschwerden. Da mal dran denken, was man selber tun kann, wie man das selber unterstützen kann. Die Eigenverantwortung auch auf diesem Gebiet wieder zurückholen und sagen, okay, das ist etwas, das kann der Zahnarzt gar nicht regeln, das kann nur ich regeln, von innen heraus. Körper, Geist und Seele, das gehört alles zusammen. Ja? Und viele dieser Dinge kann ein Zahnarzt, Arzt nicht übernehmen. Aber du kannst es machen. Du kannst da die Verantwortung für dich übernehmen und du kannst vor allem die Macht zurückholen, den Anteil zurückholen, der dich eben aus dieser Opferhaltung herausholt. Und das ist das Zünglein an der Waage. Das macht den Unterschied. Ja, auch dieser geistige Ansatz. Es gibt viele Patienten, die von Anfang an sagen, oh, alles so schlimm und ich kann, oh, und es wird eh nichts mehr und ach, es ist alles so schrecklich. Das ist extrem schwer, dass Dinge gut funktionieren. Aber es gibt auch ganz viele Patienten, die ganz furchtbare Situationen erleben, ja. Und die durch ihr eigenes Hinzutun Dinge möglich machen, wo dann der Schulmediziner dasteht und sagt, das ist ein Wunder, das kann man nicht erklären, warum das so funktioniert. Das ist die Kraft von innen. Vielleicht kennt ihr Dr. Joe Dispenza, ja, ist eines der Beispiele. Ja. Gibt aber auch viele Beispiele von Krebspatienten, die aufgegeben werden, die selber etwas verändern, von innen heraus. Und überleben und die Ärzte sagen, das ist nicht erklärbar medizinisch. Das sind die Geschichten, an die ihr euch immer erinnern müsst, wenn es bei euch an einem Punkt ist, wo ihr sagt, ach, alles so furchtbar und wie soll das weitergehen? Übernehmt die Verantwortung, die Macht, eure Schöpferkraft von innen heraus. Ja? Das ist die geistig-seelische Ebene. Ja? Den Geist, das Mentale, dieses ich schaffe das. Ich weiß, es gibt etwas in mir, das das kann, das das unterstützen kann. Und ihr werdet Energie mobilisieren, ihr werdet über euch selber verwundert sein, ihr werdet über euch selber hinauswachsen, wenn ihr merkt, was für ein Potenzial da drin steckt. Ja? Und die Frage, welches Material, welche Art der Versorgung, die sonst so riesig ist, ja, wird auf einmal zu einem Teilbereich der Gesamtlösung, der sicherlich wichtig ist, aber nicht so wichtig ist, wie es oftmals im Außen kommuniziert wird. Ja, wo auch mit Ängsten gearbeitet wird. Oh, und wenn ich dann das falsche Material gewählt habe, um Gottes Willen, dann ruiniere ich ja wieder alles. Das sind die Gedanken, die ihr zulasst, die natürlich dann alles ruinieren oder unterstützen, dass es ruiniert. Wenn ihr aber sagt, okay, gut, ja, ist jetzt so gelaufen, ist eine Herausforderung für mich. Und ich werde auch einen Weg finden, damit umzugehen. Vielleicht muss man das Ganze austauschen. Ja, okay, dann ist es halt so. Dann ist es ein Teil meiner Erfahrung. Vielleicht ist es auch so, dass ich mit der Kraft meiner Gedanken und mit meinen Emotionen, mit meinem seelischen Anteil das Ganze verändern kann. Dass auf einmal jemand im Außen sagt, oh, das hätte ich nie gedacht, dass das möglich ist. Oder ein Arzt sagt, das ist nicht erklärbar. Ja, das ist ein Wunder. Ja? Also, das ist etwas, was ich in diesem Bereich unbedingt euch nahe bringen wollte oder möchte, euch Mut machen möchte, eure Anteile zurückzuholen, euch in eure persönliche Kraft wiederzubringen. Auch bei Themen, die die Körperlichkeit betreffen. Ja. Es ist nie nur die körperliche Ebene, es ist immer Körper, Geist und Seele. Immer. Vergesst das nicht. Und man kann auch Dinge ausgleichen. Ja, wenn die Balance auf seelisch-geistiger Ebene da ist, dann hat die körperliche Ebene ja maximal ein Drittel Wert. Maximal. Aber wie ich euch ja schon gesagt habe, aus meiner Erfahrung ist die seelische Ebene überwiegt sehr viel mehr. Das heißt, dann bekommt die körperliche Ebene noch mal weniger Anteilen, weniger als ein Drittel. Stellt euch das einfach mal vor eurem inneren Auge vor. Diese körperlichen Entscheidungen sind wichtig, ja, aber sie haben nicht diese Macht, die sie darstellen. Natürlich will die Schulmedizin, dass ihr denkt, das ist das Allerwichtigste. Damit verdient sie Geld. Das ist auch nichts Schlimmes. Ja, das muss man nicht verurteilen. Das ist ein Teil, der existiert, dieser Welt, ja. Alles hat seine Berechtigung, da zu sein. Aber du hast doch die Freiheit zu entscheiden, was für dich einen besonders großen Wert hat oder einen weniger großen Wert hat. Du bist letztendlich immer das Zünglein an der Waage. Also, ich hoffe, ich konnte meinen Punkt hier plausibel machen und ich hoffe, ich konnte dich auf diese Reise ein bisschen mitnehmen. Ja, es muss nicht so sein, dass du sagst, ja, ich glaube das alles schon. Es ist alles ein Weg und ein Prozess. Aber vielleicht konnte ich etwas öffnen, ein Türchen öffnen, dort vielleicht auch mal hinzuschauen oder vielleicht auch ein bisschen Vertrauen aufzubauen in die Kraft, die in dir steckt. Und diese Kraft auch jeden Tag bewusst immer wieder zu integrieren. Ja, okay.